Go. Kapital 14. Julia nahm den Toröffnet aus der Mittelkonsole und reichte ihn Rainer. Der nahm ihn und lächelte. Deswegen bist du ursprünglich gekommen? Sieh ihn an. Naja, gekommen bin ich in jedem Falle. Sie grinste frech wegen ihrer Zweideutigkeit. Er gab ihn ihr zurück und sagte, sie solle kurz warten. Er ging ins Haus und kam gleich darauf zurück. Er hatte einen weiteren Toröffner in der Hand, der beschriftet war, und ein Gerät, das sie nicht kannte. Er reichte ihr den einen, und während sie ihn ansah und schaute, was darauf stand, tippte er in das Gerät etwas ein. Auf dem Toröffner es Tant Caroline. Ein Geräusch ließ sie aufschauen. Aus dem Gerät kam ein kleiner, schmaler Papierstreifen. Er nahm ihn und sie gab ihm den anderen Toröffner. Er kleppte ihren Namen darauf. Sie sah ihn an. Das nächste Mal kannst du einfach reinkommen und gerne im Garten oder Pool liegen. Aber es gibt noch andere außer meinen und diese beiden, die Freunde von mir haben. Er lächelte. Er lächelte. Also kann es sein, dass mal ein anderer über dir steht, wen du nackt im Gras liegst. Sie wurde rot. Sie verabschiedeten sich und sie machte sich auf den Heimweg. Rainer stand noch eine Weile im Hof und konnte irgendwie nicht glauben, was diese Woche alles passiert war. Der Rest des Tages verging im Vergleich zu dem Rest der Woche recht langsam. Er lag noch einige Zeit im Gras und genoss die Sonne, während ihn immer wieder die Gedanken der vergangenen Tage beschäftigten. Er schlief ein und träumte von dem jungen Mädchen, das er beim Einkaufen getroffen hatte. Ein junger Mann stand mit ihr unter der Dusche und streichelte sie, küsste sie in den Nacken und auf den Mund. Erst stach es in seinem Herz, als ob er eifersüchtig auf den Jungen war. Dann merkte er, dass dieser ihm zum Verwechseln ähnlich sah. Aber warum schaute er dann auf das Bild, als sei er nicht beteiligt? Er wachte auf. Sein Handy auf dem Tisch klingelte und es dämmerte bereits. Er stand auf und schaute, wer ihn anrief. Er seufzte. Ja, es kam keine Antwort. Mutter, was willst du? Zö Henrit, begann die Stimme, ihn zu fragen, was los ist und ob es ihm gut gehe. Ich sagte dir schon nach der Aktion in den letzten Jahren, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Du hast deine Entscheidung getroffen und ich habe keine Lust mehr, mich darüber zu streiten. Mach's gut. Er hörte ein Schluchzen und legte auf. Er vertrieb die Gedanken an die letzten Jahre des Streits. Warum zur Hölle rief sie ihn gerade jetzt an? Er sah sich um. Es war immer noch sehr heiß. Sein Blick fiel auf den Pool und er überlegte, ob er nochmal reingehen sollte. Er schwitzte und weil ihm nichts Besseres einfiel, stieg er hinein und ließ sich ein wenig auf dem Rücken treiben. Nach einer Weile legte Herr die Arme über den Beckenrand und ließ seinen Restlochenkörper im Wasser treiben. Plötzlich kam ihm die Erinnerung von gestern in den Sinn, als er und Carsten zusammen Caroline verwöhnten. Das war ein wirklich geiles Gefühl und er spürte, wie sein Glied hart wurde. Er hatte eine Idee. Er ließ den Beckenrand los und trieb im Wasser auf dem Rücken. Dabei dachte er an die letzten Tage von seinem ersten Besuch, als er genau wie jetzt im Wasser lag und Caroline ihn unerwartet besucht hatte. Sie hatte anscheinend nicht lange gezögert, zu ihm ins Wasser zu steigen und seinen Schwanz anzufassen. Er lächelte und begann sich zu wichsen, während er von den paar Tagen, die sie zusammen verbrachten, zu dem Tag sprang, als sie mit Carsten zu ihm in die Sauna kamen. Sie waren erst in der Sauna und dann im Pool gewesen. Anschließend waren sie zurück in die Sauna gegangen und hatten sich da noch etwas Spaß gegönnt, wobei es sich nur um Wichsen und Fingern handelte. Allerdings musste er zugeben, so in der heißen Sauna und dem gemeinsamen Aneinanderspielen fand er es geiler, als er erwartet hätte. Er wichste sich weiter und spürte, wie seine Erektion bei jeder Bewegung pilsierte. Er dachte daran, wie er mit Caroline und Carsten in seinem Wohnzimmer einen Film anschauten und Carsten mit der Hand anfangs nur sein Bein rieb und dann in seinen Bademantel griff, um sein Glied zu spüren. Rainer lächelte. Carsten hatte natürlich keinen Bade- oder Morgenmantel bei ihm, also hatte dieser nur ein Handtuch um die Hüften gebunden, das während er an ihm rumspielte, langsam nach oben geschoben wurde, als sein Glied hart wurde. Als er selbst hart wurde, hatte er kurzerhand Carsten gepackt und von hinten genommen, während Caroline sich selbst etwas streichelte und Carsten, der nach mit dem Gesicht bei ihr war, sie zu lecken begann. Carsten hatte dem Anschein zwar schon Erfahrung, aber sein Arsch war doch sehr eng und es dauerte nicht lange, bis er ihn ihm abspritzte. Carsten spürte das und hatte so laut gestöhnt, dass Rainer schon Angst hatte, wenn jemand vorbeigelaufen wäre, hätte er es gehört. Er spürte, dass er fast so weit war, als er unvermittelt Wellen über sich schwappen spürte. Er verlor das Gleichgewicht und tauchte erstmal unter, nur um prostend und hustend aufzutauchen. Er stand nun und sah sich verwundert um. Sophia stand neben dem Pool und hatte anscheinend dagegen getreten. »Verdammt, was wollte sie denn jetzt hier? Und wie lange hatte sie ihn beim Wichsen beobachtet? Er wurde rot und sie wich seinem Blick aus.« »Wie ich sehe, hast du ja deinen Spaß.« Er stand da, seine Erektion saute aus dem Wasser. Er sah sie an und ihr Blick war auf ihn gerichtet. Da kam ihm ein Gedanke. Er griff nach seinem Schwanz und zog die Vorhaut zurück und schob sie wieder vor. Als er langsam anfing, sich zu wichsen, drehte sie sich um und ging auf die Bank zu und setzte sich darauf. Er lächelte, drehte sich so, dass er mit dem Rücken zu ihr stand und legte sich wieder in den Pool. Dabei wichste er sich und legte sich so, dass sie nicht sehen konnte, was er tat. Sie machte ein genervtes Geräusch, anscheinend hatte sie etwas anderes gehofft. Er ließ sich Zeit und machte es sich in aller Ruhe zu Ende, während sie hinter ihm auf und ab lief und anscheinend zusehen wollte, was er machte. Er lächelte und als er erneut seinen Höhepunkt näher kommen spürte, stöhnte er. Die Bewegung hinter ihm hörte auf und er spürte, wie er sich nicht mehr zurückhalten konnte. Sie stand neben ihm und er starrte sie nah, während er abspritzte und spürte, wie sein Orgasmus ihm Erleichterung verschaffte. Ihr Blick war auf sein Glied gerichtet und sie schien enttäuscht zu sein, weil er den Blick genau da abwandt, als er kam. Er spritzte noch zweimal und seine Erleichterung war pure Erlösung. Er stand auf, ging einmal auf die andere Seite im Pool und öffnete den Verschulz an der Außenseite, um das Wasser abzulassen. Es wurde ohnehin Zeit, den Pool mal zu reinigen. Dann ging er mit immer noch halbsteifen Schwanz auf Sophia zu, stieg aus dem Pool und nahm ein Handtuch von der Bank. »Also, was willst du?« Sie sah ihn gekränkt an. »Also erstens mal bist du ein Schwein.« Er schaute sie an. »Ich nehme an, du bist hier, weil du mitbekommen hast, dass ich es jetzt weiß, dass du mit der halben Stadt geschlafen hast. Wer ist hier also das Schwein?« Er funkelte sie wütend und auch ein wenig verletzt an. Sie wurde rot und schaute wieder auf seinen Schwanz. Er ignorierte es und trocknete sich ab. Als sie ihren Blick nicht abwandt, nahm er seinen Schanz, ging auf sie zu und sie wich ein Stück zurück. Er ging so nach auf sie zu, dass er sie hätte mit der Spitze anstupsen können. Wenn du deswegen hier bist? Er bewegte seinen Schanz auf und ab. Dann tut es mir leid, aber mehr als das gerade bekommst du von mir nicht. Sie sah ihn an. In ihren Augen stand Enttäuschung und Schmerz. »Warum hast du?« Sie sprach es zögerlich, aber drehte sich um, hob die Hand und sagte wütend. »Ich habe dir etwa 3 Jahre gezeigt, dass ich nur dich will, und du hast mich immer abblitzen lassen. Warum also glaubst du, dass du irgendein Recht hast, ihr Vorwürfe zu machen, egal mit wem ich es treibe oder nicht?« Als er sich umdrehte und sein Handtuch umlegte, sah er Tränen in ihren Augen, aber sie schwieg. »Du hast es mit wie vielen Kerlen gemacht? Und ich vermute, es ist nicht dabei geblieben, nicht wahr? Hattest du auch Frauen?« Sie sah ihn direkt in die Augen und er wusste die Antwort. »Du weißt und wusstest, wie ich für dich empfinde, und du bist nie darauf eingegangen. Ich glaube, du hast mir mindestens 3-mal gesagt, ich bin wie ein Bruder für dich. Weißt du, was es für ein Gefühl ist, wen man das gesagt bekommt? Wen einen jemand sagt, dass man für den Menschen, den man liebt, nur wie ein Bruder ist?« Sie legte die Hand auf den Mund und versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken. »Ich habe mit Frauen und Männern geschlafen, wobei man beide Geschlechter an 2 Händen abzählen kann, zu denen ich mich oder die sich zu mir gelegt haben, bei Frauen sogar an einer Hand mit nur 3 Fingern. Vor etwa einem Jahr hast du mich auf der Kirchweih geküsst und mir danach eine Ohrfeige verpasst. Bis heute wusste ich nicht warum, aber heute Mittag wurde mir klar warum. Und dass du jetzt hier bist, zeigt, dass meine Vermutung richtig war. Du liebst mich, oder? Sie weinte nun und schluchzte. Sie wollte etwas sagen, aber ihre Stimme versagte. Schließlich nickte sie. Glaub nicht, dass es mir Vergnügen bereitet, dich so zu sehen, aber du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen und ich jetzt meine. Sie wollte gehen und er stand auf und hielt sie fest. Sie sah ihn an und er schloss sie die Arme. Er weinte selbst, aber er konnte ihr das nicht verzeihen. Aber so wollte er sie auch nicht gehen lassen. Sie weinte fast eine halbe Stunde an seiner Brust und auch ihm standen die Tränen in den Augen. Nach einer Weile gingen sie ins Haus und er machte ihr einen Tee. Sie setzten sich in die Küche und redeten fast 3 Stunden miteinander. Sie gestand ihm, dass sie immer nur an ihn gedacht hatte, aber immer, wen er sie wollte, wusste sie nicht, warum sie ihn abwies. Der Tag, an dem sie ihn küsste und dann ohrfeigte, war, als er ein Mädchen kennengelernt hatte, die ihn von einem seiner Bücher her erkannte. Sie waren den ganzen Tag zusammen und lachten miteinander. Als abends dann Sophia zu ihm kam und ihr Mike davon erzählte, wurde sie so eifersüchtig, dass sie ihm zeigen wollte, dass er ihr gehörte. Aber noch während des Kusses, der so spontan wie er nur sein konnte, war, überkam sie Angst und so schlug sie ihn. Er überredete sie, sich helfen zu lassen und sie übernachtete bei ihm, natürlich im Gästezimmer. Er war noch lange wach und als er aufwachte, erschrak er, als Sophie neben ihm lag. Sie hatte sich auf die Decke gelegt und schien eingeschlafen zu sein, als sie ihn anschaute. Er seufzte und wollte aufstehen, als sie ihn einen Arm um den Körper legte und das Gesicht im Schlaf wegdrehte. Er blieb regungslos liegen, als sie ihre Hand wandern ließ, und er spürte, wie sie seinen Schritt streifte. Da er gerade aufgewacht war und eine Morgenerektion hatte, war die Berührung umso intensiver. Ihre Hand wanderte weiter und versuchte offenbar unter die Ecke zu kommen. Als sie seine Seite erreichte, bewegte sie sich und kam mit der Hand unter die Decke. Er stockte. Er hatte nichts drunter, und dass sie so etwas mal machen würde, hatte er sich immer gewünscht und davon sogar geträumt. Er spürte, wie ihre Hand langsam an seinem nackten Bein entlang wanderte und sie seinen Schwanz. Als sie ihn berührte und umfasste, drehte sie sich zu ihm und öffnete sie Augen. War sie etwa schon die ganze Zeit wach? Sie fing an, ihn zu bewegen und er stöhnte leise. Dann sagte sie: Guten Morgen, mein Großer. Sie drückte ihn etwas fester und bewegte ihn etwas schneller. Er legte seine Hand auf ihren Arm und er wollte die Bettdecke zurückschlagen, als sie seinen Schwanz fester griff. Er stöhnte und es tat fast schon weh, als dass es geil war. Sie sah ihn wütend an. Ach du Scheiße, wie konnte er so dumm sein, dass er geglaubt hatte, ausgerechnet sie würde sich so liebevoll um ihn kümmern wollen. Ihr Griff wurde fester, aber sie hatte nur den Schwanz, nicht seine Eier. Und weil seine Hand bereits ihren Arm packte, würde sie wohl kaum an sie herankommen. Warum betrügst du mich? Er sah sie fassungslos an. Wie bitte? Was erzählst du da für einen Schwachsinn? Sie drückte noch fester zu und er stieß einen kleinen Schmerzensseufzer aus. Als wir Kinder waren, hast du mir versprochen, nur mir zu gehören. Was? Was glaubte sie, was sie da sagte? Sie ließ ihn los und befreite sich aus seinem Griff. Dann setzte sie sich auf ihn und er spürte, wie seine Erektion gegen ihr Höschen, dass er froh war, dass sie ihn noch trug, drückte. Sie stöhnte leise, während sich sein Glied gegen ihre Scheide drückte. Sie legte die Hände links und rechts neben seinen Kopf. Ich will dich jetzt. Er sah sie fassungslos an. Noch vor einer Woche hätte er sie hier und jetzt genommen. Er hätte sich nicht mal die Mühe gemacht, ihr das Häschen auszuziehen. Er hätte es nur zur Seite geschoben und wäre direkt in sie eingedrungen. Abher. Jetzt? Er schüttelte den Kopf. Ich aber dich nicht. Sie bewegte sich und sein Schwanz pulsierte, all er spürte, dass ihr Höschen feucht wurde. Er nahm all seinen Willen zusammen und legte die Hände an ihre Hüften. Sie lehnte sich zurück, offenbar in dem Glauben, dass er sie nehmen würde, aber er hob sie hoch und wollte sie gerade neben sich aufs Bett setzen, als sie anfing, sich zu wehren. Eine Hand legte sie auf ihr Höschen und zog es von sich, mit der Art Ehren drückte sie seine Hände weg. Das kam so unerwartet, dass er nicht darauf gefasst war und abrutschte. Die wenigen Zentimeter, die er sie angehoben hatte, reichten aus, damit deine Spitze direkt vor ihrer Öffnung war. Und während seine Hand wegrutschte, sank sie direkt auf ihn. Er spürte, wie feucht sie war, und als sie ganz auf ihn saß, packte ihn die Wut. Er legte entschlossen die Hände an ihre Hüften. Sie bewegte sich, und während er sich aus ihr zurückzog, spürte er noch, wie sie einen Orgasmus hatte. Was? So schnell? Dachte er sich. Er zögerte, aber dann fiel ihm wieder das Mädchen im Laden ein. Warum zur Hölle, dachte er ausgerechnet jetzt an sie. Er hob Sophie nun endgültig an und setzte sie neben sich aufs Bett. Sie atmete schwer und er sah, wie sie ihr Orgasmus erlöst hatte. Etwas enttäuscht, dass er selbst nicht seinen Spaß hatte, stand er auf und sichte im Schrank nach Shorts. Als er sich umdrehen wollte, stand Sophia nackt hinter ihm und drückte sich an ihn. Seine Erektion, die ein Neig nachgelassen hatte, begann wieder stärker zu werden. Er wurde nun endgültig wütend. Begriff sie denn nicht, dass er nicht wollte? Drückte sie weg und zog sich die Shorts an. Sie sah ihn enttäuscht an. Hast du es nicht auch gespürt? Er sah sie wütend an. Das Einzige, was ich spüre, ist gerade Zorn. Ich sagte dir bereits gestern, dass ich es nicht will. Und du hast mich jahrelang so behandelt. Nur weil du jetzt weißt, dass ich mit anderen schlafe, kommst du an, als ob ich nur dir allein gehören würde. Wir sind weder zusammen, noch bin ich dir irgendeine Rechenschaft schuldig. Sie sah ihn nun ihrerseits wütend an. Als wir Kinder waren, hast du mir ewige Liebe geschworen. Erinnerst du dich nicht? Er dachte nach. Sie waren im Sandkasten und spielten miteinander. Er erinnerte sich, sowas zu ihr gesagt zu haben. Also, zunächst einmal waren wir nie, wie du sagst, Kinder. Nicht mehr, nicht wie. Was? Also, zunächst einmal waren wir, wie du sagst, Kinder. Nicht mehr, nicht weniger. Zweitens, wenn dir das so viel bedeutet hat, warum hast du dann mit jedem außer mir geschlafen? Wen wir deiner Meinung nach zusammen sind? Und dem Anschein nach scheinst du das zu glauben. Wie oft hast du mich dann betrogen? 20 Mal? 50 Mal? Sie sah ihn gekränkt an. Ich hatte noch nie einen Mann vor dir. War das ihr Ernst? Was war nur los mit dieser Frau? Er sah sie an. Wen das so wäre, warum bist du offensichtlich keine Jungfrau mehr? Sie schaute ihn verwirrt an. Entschlossen ging er auf sie zu, legte eine Hand auf ihre Vagina und schon ihr einen Finger rein. Sie stöhnte, wehrte sich aber nicht. Als er ihn wieder rauszog, war seine Hand glänzend von ihrer Nässe. Er zeigte ihr seine Hand, sie sah sie an. Wenn du wirklich noch eine Jungfrau gewesen wärst, als du mich gerade in dich aufgenommen hast, hättest du sicher nicht direkt einen Orgasmus gehabt. Und enger wärst du auch sicher gewesen. Du hättest Schmerzen gehabt und außerdem, er zeigte ihr seine Hand, wärst du sicher voller Blut gewesen. Sie sah verwirrt seine Hand an, die glänzte vor Nässe und dann sein Gesicht. Er hatte einen Arm um sie gelegt und sie lag nun in seinem Arm. Einer, kannst du mir helfen? Er nickte. Zieh dich an. Sie tat es und er ging ins andere Zimmer. Er nahm sein Handy vom Schreibtisch und suchte im Internet nach einem Therapeuten. Er fand einen, der in der Nähe war. Er rief direkt an und machte noch einen Termin für die nächste Stunde aus. Es war zwar nicht leicht, aber nach Drängen, dass es wichtig sei, bekam er einen.